herzlich willkommen zum Antcast Folge 28 am 23.01.2011. Ich habe eben das Mikro offen gehabt. Ich hoffe, der Vorspann war nicht ganz so zerstört worden durch Geräusche. Also ich konnte irgendwie kein Problem hören, aber hallo auch hier. Ich freue mich, dass ihr zuhört. So, und weil wir gerade beim Zuhören jetzt schon sind und du das eben angesprochen hast, wir haben ganz seltsame MP3-Probleme beim Uncast und ich habe mich letzte Woche darum mal ein bisschen gekümmert. Ich habe aus Twitter Feedback bekommen, dass es da Schwierigkeiten gibt. Moment mal, ich guck mal gerade, wer das nochmal war. Wenn ich das hier nicht einfach so ins Blaue sag. Oh, ich habe so viel Trot wieder bekommen. Moment, muss ich erstmal ein bisschen scrollen. Ja, die sind eh alle von mir. Achso. Hast einer deiner Accounts genommen dafür? Ja. Ja, natürlich. Ah, oh Mann, das kann ich von hier aus nicht lesen, das ist schlimm. Horst Klier hat geschrieben, genau, dass er Schwierigkeiten hat mit den Audiodateien. Und da ist er anscheinend nicht der Einzige. Wir hatten schon mal Anfragen deswegen. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht ganz erklären. Wir haben alles Mögliche jetzt durchgetestet. Bei uns funktioniert eigentlich so, also das Abspielen fast überall, außer wir haben nur das MP3 von Mivio mit dem Windows Vista Media Player Classic ausprobiert. Also auf Windows Vista, der Media Player Classic. Das war das Einzige, was da nicht funktioniert hat mit dem MP3. Alle anderen haben funktioniert, mehr oder minder gut. Bei den Ogg-Dateien ist wie bei VLC üblich, das ist ein Bug bei denen, die Anzeige vom Zeitdisplay, also nicht in Ordnung. Da steht dann statt, letzte Folge war eins, statt 1 Stunde 29 Minuten, steht da 1 Stunde 18 Minuten, aber naja, weißt du, das ist, Hauptsache man kann es anhören, ne? Ich hab's probiert, auch die Dateien direkt im Web abzuspielen. Wir benutzen ja HTML5-Tags in dem Feed auf uncast.netcast.com, also auf dem Blog. Und da ging auch da das Ogg, das eingebundene, sowohl im Firefox als auch im Chrome, perfekt. Ja, was soll ich sagen? Ansonsten habe ich hier, Ogg hat überall funktioniert, überall, wo ich es ausprobiert habe. Und du hast auch noch ausprobiert bei deinen Geräten. Also wir haben jetzt Ubuntu, ja. 10.04, Laptop habe ich probiert mit VLC 1.1.2. Ebenfalls Ubuntu 10.04, Laptop mit dem Movie Player, mit dem integrierten, funktioniert wunderbar. 64-Bit VLC 1.06 ebenfalls. Dann 64-Bit Movie Player auch. Windows Vista VLC 1.1.5 funktioniert. Winamp funktioniert. Media Player Classic funktioniert. Das Ogg. G1, Samsung Galaxy Tab, Milestone, Arcos 10.1 Tab, alles funktioniert im Ogg. Und wie gesagt, bei MP3 war es eben der Media Player Classic, der das nicht abspielen konnte. Und beim G1 unter Android 1.6 konnte er die ID3-Tags nicht auslesen, wobei ich glaube, das hängt mit dem Herunterladen der Dateien mit dem Dolphin-Browser zusammen. Ich glaube, der macht da manchmal Schwierigkeiten. Aber grundsätzlich ist ohnehin zu empfehlen, eigentlich Ogg Vorbis zu verwenden, ja. Weil erstens ist das Format einfach qualitativ besser und dann reden wir hier über ein freies Format, ja. Und, was auch, denke ich, jetzt gerade für die Android-Gemeinde sehr interessant ist. Ja, und außerdem, das war der Hauptgedanke wegen dem Ogg-File, das Ogg-File ist wesentlich kleiner als das MP3-File, und wenn man jetzt zum Beispiel von unterwegs den Podcast hört, ja, dann kann man sich jede Menge Traffic sparen. Das ist also über die Hälfte kleiner, das Ogg-File, als das MP3-File. Mit der gleichen Qualität? Mit der gleichen Qualität, ganz genau. Und deswegen ist halt das zu empfehlen. Und es hat auch, wie gesagt, überall funktioniert. Ich weiß es nicht genau, wieso das da so große Schwierigkeiten gibt. Ich konnte immer noch nicht das HTC Desire ausprobieren, das, also nicht das Desire HD, sondern das Desire. Das Desire DHR habe ich ausprobiert, da funktioniert auch alles wunderbar. Aber ein normales Desire bin ich schon rangekommen. Ich weiß, dass es mit der HTC Sense-Oberfläche öfter Schwierigkeiten gibt, MP3-Dateien herunterzuladen. offenbar auch dann bei Org-Dateien. Die werden nicht komplett abgeschlossen, ja, und sind dann nicht lesbar für den internen Player. Allerdings passiert es auch nicht immer und nicht bei jeder Datei offenbar. Auch da ist es ziemlich diffus. Man kann es nicht genau festnageln, aber das ist ein Sense-Bug beim Desire offenbar. Aber ansonsten, ich kann sonst nichts rausfinden. Es tut mir leid. Also ansonsten, wie gesagt, Org-Dateien runterladen als Player, gut, VLC bzw. den internen Musikplayer, wenn ihr Ubuntu habt oder ein Linux-System, ist ja Org sowieso kein Problem. Und unter Windows dann eben auch VLC oder Winamp. Winamp kann das dann auch. Ich glaube allerdings, bei Winamp muss man ein Org-Plugin installieren, also so ein Codec. Das ist aber, glaube ich, Voraussetzung bei Windows, soweit ich das weiß. Ist aber auch überhaupt kein Thema. Über die Org-Seite kann man das problemlos downloaden. Genau, xiv.org. Da. xiv.org, xiph.org, und da gibt es so ein Plugin zum Runterladen. Weil das ist einfach ein sicherste jetzt. Ansonsten, ich kann es nicht sagen. Also das ist ein Standard MP3-File mit einem gebräuchlichen Editor, Audacity, kodiert, und ja. Also immer zu empfehlen ist, den Built-in-Player zu verwenden, der mitgeliefert wird vom Betriebssystem. Also jetzt auf den Android-Geräten, weil da haben wir festgestellt, gibt einfach die wenigsten Probleme. Mhm. Und ja, auf Third-Party-Produkte vielleicht verzichten, auch wenn sie hübscher sind. Genau. Und übrigens, wenn alle Stricke reißen am Computer, auf Mivio, auf dem Mivio-Feed, da gibt es ja auch die Möglichkeit, das mit dem Flash-Player zu hören, mit dem integrierten dort. Ja. Allerdings, wie gesagt, über Firefox und Chrome geht es, und auch Opera geht es auch direkt im Browser. Okay, gut, jetzt haben wir schon fast schon zu viel Zeit damit verbracht. Also danke nochmal übrigens wegen den Rückmeldungen hier, für diese Rückmeldungen. Das ist immer gut, dass wir was wissen. Wir gehen der Sache nach, wir halten es auch im Auge, nur wenn es bei uns überall funktioniert, weiß ich auch nicht, was wir machen sollen. Ne? So, gut, ganz kurz. Android hat keinen geklauten Java-Code. Boom, fertig. Das gab eine Nachricht von so einem komischen, von so einer komischen Seite, die möchte ich nicht weiter erwähnen. Schon platzt mir der Kragen. Ja. Und da wurde offenbar rumgetrollt, nicht richtig recherchiert. Und leider haben das große News-Seiten wie Engadget beispielsweise und CDNet dann aufgefasst, haben da draus natürlich eine Story gemacht, ganz klar, ja, so eine negative Hotline, ja, Google Cloud Java Code von Oracle, ja, die macht sich dann halt besser als die Wahrheit, ja, oder ist halt dann schnell mal geschrieben, dann tut man das mit dem Recherchieren nicht ganz so genau nehmen, wenn so eine Schlagzeile winkt offenbar. Nur wenige haben das dann richtig gestellt, in einer Form, die genau dem auch entspricht, wie die Sensation hier aufgebauscht wurde. CDNet hat sich zum Beispiel öffentlich entschuldigt dafür, dass sie den Artikel einfach so als Anlass genommen haben, selbst das zu behaupten, ohne weiter zu recherchieren. Die haben nachgeguckt und haben dann also quasi herausgefunden, dass das Mumpitz ist, ja. Gibt keinen geklauten Java-Code in Android. Gut, Engadget hat sich dann halt ein bisschen herumgedrückt, hat zwar auch jetzt gesagt, okay, da gibt es keiner, versucht das jetzt allerdings so darzustellen, als ob das ja doch irgendwie vielleicht doch richtig ist und so. Ja. Also ich kann es nicht ganz verstehen, die wollen vielleicht ihr Gesicht wahren, ja, aber da kriegt Engadget einen ganz klaren Rüffel von mir. Man kann nicht alles einfach so abschreiben, wenn man so eine große Seite hat, da hat man Verantwortung. Ja, das ist keine kleine Klitsche. Wenn wir hier vielleicht mal was Falsches sagen, ja, dann ist das schlimm genug, und wir probieren immer, dass wir auch das als Gerücht dann kennzeichnen, wenn das so ist. Ja. Aber dann hat es nicht so die Auswirkungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir mal irgendwie schaffen sollten, so viel Einfluss zu kriegen auf die Android-Szene, dass es wirklich Ausmaße annimmt, dann werde ich auch genau überlegen, was ich sage und ob ich etwas sage, wenn ich dann nicht sicher bin, dass es so ist, weil das dann Schaden verursachen kann. Und genau das hat Engadget da zum Beispiel jetzt wieder gemacht und haben nicht die Eier, sich dann dafür zu entschuldigen, wie CDNet das getan hat. Naja, okay. Wir können vom Glück sagen, dass Google dieses Do No Evil oder Don't Be Evil drin haben, ja. Also ich wäre da nicht ganz so zimperlich wahrscheinlich, ja, weil mir platzt da der Kragen. Und kann froh sein, dass Google die nicht bis zur Halskrause verklagt, diesen Troll da. Ne? Naja. Die haben aber auch im Moment gar nicht so viel Zeit. Ja. Bei Google im Moment. Also die haben ja einiges zu tun. Da werden Stühle gerückt, da werden, werden Tische umgeschoben, da werden Büros neu bestückt. Ja, am Himmel von Google zeichnet sich ja jetzt der große Wechsel an. Ja. Und ja, Eric Schmidt wird wohl jetzt in andere Gefilde gehen. Dafür kommt Larry Page wieder an den Start, der ja schon bewiesen hat, dass er es kann und nicht wenig gut kann. Und ja, was hast du dazu zu sagen? Also es ist so, also der Eric Schmidt wird ja Chairman, Executive Chairman jetzt, ja. Während sich andere noch drüber streiten, ist das jetzt eine Beförderung oder eine Degradierung, ja. Ist eigentlich egal, weil die neue Nummer 1 bei Google wird eben jetzt Larry Page sein, ist einer der Gründer. Zusammen mit Sergey Brin hat er ja Google gegründet. Und ja. Ja, wohl bemerkt, der Erfinder des Page-Algorithmus. Page steht übrigens nicht für Seite, sondern für seinen Namen, was oft falsch gesucht wird. Der Suchalgorithmus, der sogenannte Page-Algorithmus, ist sein Werk. Okay. Okay. Okay. Ja, also wenn wir jetzt hier so Auswirkung hätten wie Engadget, ja, dann würde ich jetzt was noch dazu sagen. Ja. Ja, wie, du willst noch was dazu sagen? Ja, wir wollen es nicht so ausufern lassen. Also es ist schon interessant, wenn man sieht, wie der Larry Page oder die beiden Gründer eigentlich zu Google stehen, jedenfalls früher gestanden haben. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat. Aber während Eric Schmidt ja so für den Geschäftsbetrieb immer gedacht hat, ja, hat Larry Page und Sergey Brin sich eigentlich dafür reichlich wenig interessiert. Also für die gab es schon immer Wichtigeres als Kohle. Ja. Mich hat es ehrlich gesagt gewundert, dass der Vorstand hier so einfach damit einverstanden war, weil eigentlich dürfte es klar sein, dass Larry Page nicht unbedingt grundsätzlich im Interesse der Anleger handeln wird, sondern im Interesse von der, von der Google-Philosophie, sag's doch. Von der Google-Philosophie, ja, das ist gut, ja, gut ausgedrückt, von der Google-Philosophie. Weil das ist ein Geek, ja, und der hat andere Schwerpunkte. Er hat sicherlich jetzt mit den vielen Jahren jetzt da auch sicherlich einen Riecher bekommen für die geschäftlichen Sachen, sonst könnte er das ja gar nicht machen. Und Eric Schmidt hat ja auch gesagt, er ist bereit, ein CEO zu sein bei Google. So, aber insgesamt gesehen bin ich schon überrascht und man kann, glaube ich, schon einiges erwarten. Also die Leute, die jetzt sagen, ja, da wird sicherlich nicht viel passieren, das geht alles so weiter wie bisher, sage ich, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, da wird sich doch einiges tun. Und die Frage natürlich ist, was wird sich tun? Jetzt Spekulation an, bitte sehr. Was meinst du? Was hat das für Auswirkungen oder hat es Auswirkungen auf? Lass uns mal angucken, was für Gründe dass diese Entscheidung überhaupt hat. Ja, also Google ist ja in den Ursprüngen eigentlich eher so ein, soll ich sagen, freundliches Spaß- und Spielunternehmen gewesen, welches ein gewisses Flair rübergebracht hat. Und das ist so in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen. Immer mehr wurde Google eigentlich nur Attacke von irgendwelchen Miesmachern. Ja, Google klaut Daten, Google macht das, Google macht jenes. Und diese Sicht, die momentan auf Google da ist, die stört ein bisschen, und das soll sich wieder ändern. Es soll wieder die eher spielerisch und hübsche Spaßlandschaft werden, so wie es mal war. Ich frage mich, wie die das machen wollen mit über 24.000 Mitarbeitern. Man darf ja nicht vergessen, zu Zeiten, die Larry schon an der Spitze war, waren es 200 Mitarbeiter. Mhm. Und jetzt reden wir von 24.000. Also insofern wird es schon ein bisschen schwierig. Aber jeder, der schon mal ein Google-Video gesehen hat, und hat da die Mitarbeiter gesehen, die haben, die sitzen auf Bauklötzen, ja, und googeln da hin und her und machen so ihre Arbeit. Das ist also, das hat was, ja. Das, und genau das soll wieder aufgelebt werden. Und das Ganze wieder ein bisschen aufgelockert werden, dass auch dieses Bild, das momentan von Google da ist, dass das wieder zur Seite geschoben wird. Also ich bin ehrlich gesagt nur am Rätseln. Nach außen hin wird ja schon schön gesagt, warum und wieso und das alles gemacht wurde. Und da heißt Friede, Freude, Eierkuchen zwischen den drei. Aber man muss bedenken, es gab in der Vergangenheit immer ganz schöne Grabenkämpfe zwischen Eric Schmidt und Larry Page. Das wäre fast schon mal schief gegangen. Und auch die Sache mit dem Einstellen des Dienstes in China, gab es da auch ein paar Querelen, wo der eine ein bisschen was anderes gesagt hat als der andere. Einer hat gesagt, okay, dann machen wir alles dicht in China, so richtig. Und einer hat gesagt, ja, das bedeutet ja nicht, dass wir unsere andere Aktivitäten in China einstellen und so weiter. Also, da gibt's schon. Ja gut, solche Diskussionen gibt's doch eigentlich immer in den Unternehmen. Also kann sich ja auch nicht immer einig sein. Ja, aber ich denke schon, dass es da vielleicht einen Ansatz gab, ja, warum das letztendlich so gemacht ist. Weil Larry Page und Sergey Brin sehen das immer noch als ihre Firma. Ja. Und Eric Schmidt hat die Anleger genauso im Sinn. Ja, auch das zu tun, was für die Anleger gut ist. Und das ist ja nicht immer verträglich mit dem Don't be evil, ja, Motto. Ja, weil erfolgreich zu sein, um ertragsreich zu sein und Kohle zu scheffeln, da kann man nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen machen. Ja, ja gut, also eins muss man jetzt vielleicht noch mal ein bisschen hier konkretisieren. Also Larry Page kommt ja auch aus einer Familie, die sehr erfolgreich ist, auch unternehmenstechnisch sehr erfolgreich ist. Die wissen schon, wie man Geld macht. Also es ist ja nicht nur, ist ja nicht so, er ist jetzt der Spielknabe und verhaut jetzt die Firma. Also so das Licht darf es auf gar keinen Fall gerückt werden. ich denke schon, dass er genau weiß, was er tut. Und das finde ich auch gut. Wie macht man Gewinne, wie macht man Umsatz und hält dennoch gewisse Regeln ein? Schmidt ist ja eher einer, der sozusagen draufhaut. Das ist ein knallharter Geschäftsmann, der ja sicherlich nicht wenig Mittel nimmt, die wir nicht okay finden. Aber gut, selbst das jetzt vorausgesetzt, klar, dass der natürlich sich auch um die Geschäfte kümmert oder um die Anleger vielleicht ein Auge als manchmal auf die Anleger manchmal ein Auge hat, ist auch klar, der Larry Page, aber ich denke, er wird sich schon äußern. Und einiges, was passiert ist, damit war er ja auch offen nicht einverstanden mit manchen Sachen. Ja? Und ich denke, dass er dann so an sowas rangehen wird, beziehungsweise in Zukunft dann nicht mehr machen wird. Und die Geek-Ader dürfen wir nicht, der Geek-Faktor, den dürfen wir nicht vergessen. Ja? Technologie um jeden Preis, sage ich dann nur. Ja. Larry Page war ja die ganze Zeit ja auch am Puls der Technik von Google, das darf man auch nicht vergessen. Ja, genau. Ich meine, er hat ja hier mehr oder weniger die technische Leitung gehabt und oder hat sie noch im Moment und hat da einiges gesteuert und getan. Ja, richtig, absolut. Und Sergey Brin, der soll ja jetzt dann die technischen Sachen übernehmen, quasi. Nicht, dass er vorher nicht daran gearbeitet hätte, aber jetzt halt so richtig alles unter seiner Kontrolle, was Technik betrifft. Das ist auch interessant. Neue Projekte sollen angegangen werden, alte Projekte gepflegt werden. Und da kann man auch sich was davon erhoffen. Also die Geeks sind ja im Prinzip jetzt zurück an der Macht bei Google. Und ich denke, dass es doch Auswirkungen dann haben wird. Ja, ich bin mal gespannt. Ich denke, positive Auswirkungen wird es haben. Wobei, ja. Positiv ist relativ. Ja, weil einige werden das wahrscheinlich als Horrorvorstellung sehen, ja, was da passieren wird. Ich kann es kaum erwarten, bis es endlich mal passiert. Ja, weil ich finde, man muss schon hier auch als, oder wenn man so eine Firma ist wie Google, die Verantwortung in die Hand nehmen und eben die Technologien ein Stück nach vorne bringen. Ja, und ich bin mal gespannt, wie das in den nächsten Jahren dann aussehen wird mit dem Larry Page als CEO, wenn die Technik sozusagen die Leitung übernimmt. Ja. Ich prognostiziere das jetzt einfach mal voraus, was passieren wird. Ja. Google wird ein klein wenig weniger Umsatz machen, ja. Nicht viel, ein bisschen weniger und wird wieder erheblich bunter werden. Ja, Das sage ich hier, knaller. Das ist eine gute Sache. Und, es macht aber auch nichts, weil die Zuwächse, die sie im Moment haben, ja, die können ja eh nicht dauernd so weitergehen, weil es ist ja immer dieser Wunschtraum der Kapitalisten, dass die Umsatzsteigerungen jedes Jahr immer erneut so sind. Dann fallen sie irgendwann auf die Schnauze. Richtig, genau. Und der Größenwahn macht sie dann irgendwann kaputt. Ja. Und ich denke nicht, dass er die Schiene Umsatz fährt, sondern der wird die Schiene Qualität fahren. Und er hat einen ganz großen Vorteil. Das ist das, was ich als technischer Mensch mir auch manchmal wünschen würde. Wenn er an der Spitze ist, dann kann er das durchsetzen, was er die ganze Zeit, sag ich mal, als jemand, der nicht an der Spitze ist, nicht durchsetzen kann. Also das heißt, jetzt bei Android kriegen wir jetzt jeden Monat ein Update. Ja, jawohl. Jeden Monat kommt eine neue Version, jetzt statt jedes halbe Jahr. Ja gut, andererseits, ich meine, hast du mal Schulungen oder Interviews von ihm gehört. Also er ist ja eher so ein zurückhaltender, reservierter, ruhiger Typ. Ich weiß nicht, ob man von ihm jetzt solche Geschwindigkeiten da erwarten kann. Also ich meine, wenn er so schnell Android-Versionen rausbringt, wie er spricht, dann dauert's lange. Nee, das hat damit nichts zu tun. aber der wird sicherlich schon dem Android-Team, die da dafür verantwortlich sind, da macht es ja nicht alle selbst, ja. Ja. Wird er bestimmt schon seine Visionen des Öfteren gesteckt haben, ja? Und wahrscheinlich sieht er jetzt Honeycomb bereits als veraltet und wann jetzt endlich die Neuerungen eingeführt werden. Ja? Wahrscheinlich. Ne? Schon, sonst was ganz wichtig ist, man darf ihn auf gar keinen Fall unterschätzen, weil das ist allgemein wird er wohl unterschätzt, was ich jetzt so gelesen habe, was ja traurig ist. Einfach deswegen, weil er halt eben nicht dieser super Kapitalisten-Hyper ist, sondern eher der ruhige Typ, der seine Dinge durchziehen will. Jetzt hast du schon zweimal Kapitalist gesagt. Wenn ich das drittes Mal sage. Ich sag's trotzdem. Es ist wichtig, dass ich sehe da einen Unterschied zwischen einem Kapitalisten und einem Kapitalisten. Ja, gut. Die Anleger, die werden wahrscheinlich jetzt, wie nehmen das die Anleger auf, ne? Schlecht, sage ich jetzt schon. Weil, die wollen Kohle. Die wollen Kohle, genau. Und wenn es der neue Krieg im Irak bedeutet, wollen sie trotzdem Kohle. Und das werden sie vielleicht nicht mehr kriegen. Also zumindest mal nicht so einfach wie früher. Naja, gut. Ich sage ja, Zuwächse, ich meine die Zuwächse, die momentan Google hat, sind ja Wahnsinn. Ja, also sie haben Umsatz plus ohne Ende. Ich glaube 2,2 noch was Milliarden, nur Umsatz plus zum Vorjahr. Das geht natürlich nicht so weiter. Ja, das wird auf keinen Fall so weitergehen. Das hat auch der Schmidt schon angedeutet. Ja, und irgendwann ist vorbei und die größte Angst, die Google hat, ist vor sich selbst, nämlich eben den Wachstum dann nimmer beizubehalten. Aber das wird irgendwann passieren, das ist ganz klar. Und dann wird die Presse loslegen und sagen, oh, das ist das Ende von Google. Ja, weil sie 10 Euro weniger gemacht haben im Umsatz im Jahr. Ja, wir müssen von unseren 24.000 Leuten 22.000 entlassen, weil wir haben weniger Umsatz gemacht. Ja, genau, so und der. Das meine ich mit der anderen Seite des Kapitalismus. Aber okay, da wir sind ja jetzt hier nicht, ne? Aber grundsätzlich, ich finde diesen Wechsel gut. Ich freue mich schon drauf und bin schon gespannt, welche positive Konsequenzen wir zu erwarten haben. Okay. Vielleicht täuschen wir uns ja alles und Larry Page ist mittlerweile von Eric Schmidt so verdorben worden, dass er noch schlimmer ist als Eric Schmidt und jetzt, ja, wie viel kann man denn mit Umsatz machen? Was? Nix? Ja, tschüss, weg. Projekt gestorben, Ende. Ja, vielleicht hat er ja auch schon im Hintergrund Gespräche mit anderen Firmen. So Google Buzz, wie viel Umsatz kriegen wir dadurch? Nee, das kostet uns 1 Million im Jahr. So, was? Löschen, delete. Ja, sowas darfst du jetzt nicht sagen. Die Leute, Zuhörer, glauben das vielleicht auch. Nein, also ich bin sehr positiv gestimmt und freue mich schon drauf. Ich bin mal auch gespannt, was ob Google es tatsächlich schafft, diese negative Anschauung, die momentan allgemein auf dem, sag ich mal, Werbemarkt ist, dass diese wieder verschwindet. Gut, was anderes? Ich weiß nicht, wie man dazu sagt. Wie sagt man denn eigentlich dazu? Keine Ahnung. Weil wir sehen es ja nicht so und ja, aber es gibt... Ich glaube, wir müssen zum anderen Thema kommen. Wir haben schon eine halbe Stunde rum und haben 2 Themen oder 3 gemacht, das geht nicht. Die Leute waren aber sicherlich sehr, sehr aufmerksam. Honeycomb und Ice Cream Sandwich. Nochmal ganz kurz, es wurde jetzt quasi offiziell bestätigt für die Leute, die es einfach nicht glauben können wollen. 3.x ist für Tablets, 2.x ist für Telefone, von den Versionsnummern her. Es gibt also, so sehe ich die Sache, 2 verschiedene Zweige in der Android-Entwicklung jetzt momentan. Und deswegen, ich bin auf Twitter deswegen sogar angegriffen worden und es wäre Quatsch und so weiter. Und ja, vorgestern kam die Meldung raus, offiziell im Prinzip bestätigt worden, dass eben 3.x für Tablets ist und 2.x für Telefone. Also Leute, ihr werdet wahrscheinlich auf euren Handys niemals Honeycomb bekommen, weil es nicht für Handys gedacht ist. Also keine Panik auf der Titanic. Ja, 2.4 ist dann Ice Cream Sandwich. Eventuell 2.5, das ist nicht ganz klar, weil ja in Deutschland Nexus S aufgetaucht ist mit 2.4 drauf, aber das offensichtlich noch kein Ice Cream Sandwich ist. Also könnte sein, dass 2.4 nur eine europäische Version von Gingerbread ist. Und dann ist entweder 2.4 oder 2.5 dann eben Ice Cream. Und ja, könnte vielleicht sogar sein, dass Ice Cream nach Honeycomb rauskommt. Das schauen wir mal. Hast du schon Honeycomb gesehen auf dem Tablet? Nein, also jeder... nicht live. Bitte? Nicht live. Ja, nicht live, aber Bilder. Ja, Bilder habe ich auch gesehen. Und ganz ehrlich, wenn ich das auf einem kleinen Handy, mit was soll man das bedienen? Ja, das habe ich von Anfang an schon gesagt, die komplette Bedienung... würde gar nicht gehen. Das geht gar nicht. Das müsste man komplett umstellen. Das würde komplett anders aussehen, das Honeycomb für ein Handy. Als das Honeycomb im Tablet. Das ist vollkommen designtechnisch unmöglich, ja, dass das gemacht werden kann. Und von daher, Ice Cream Sandwich deutet ja schon an, dass vielleicht da technische Teile, also Code-Teile von Honeycomb genommen werden und eben mit der Standard Gingerbread-Oberfläche dann eben verschmelzt werden. Und das wird es dann sein. Und ich denke, dass dann eben 3.0 der Branch ist, also der Zweig für Tablets und 2.x dann eben für die Telefone. Eigentlich gibt es da schon keinen Zweifel mehr dran. Also, dann ein kleiner Zuruf an Arcos, bitte demnächst 3.0. Danke. Ja. Ich muss auch ein Fanvideo erwähnen für das Galaxy Tab. Da hat ja Samsung einen Preis, glaube ich, ausgeschrieben dafür. Die Leute sollen so ein eigenes Werbevideo machen für das Galaxy Tab und dann da steht jetzt der Gewinner fest. Always There nennt sich das und ich habe es verlinkt. Schaut es euch einfach an. Wird blöd zu erklären, ein Video erklären. Ne? Einfach anschauen. Link findet ihr bei ancast.netcast.com und zack, dann seht ihr es. Ach, ich mach gleich mal weiter jetzt. Ich habe hier so schön reingeschrieben, if roots are true, then not by a Motorola. Ja. Und das, wahrscheinlich werde ich jetzt kritisiert, weil ich R gesagt habe statt equal. Ist equal. Egal. Das ist... deutet darauf hin, Motorola hat in einer Stellungnahme klipp und klar gesagt, wer einen freien Bootloader will, also wer sein Telefon booten will, der sollte sich kein Motorola kaufen, sondern ein anderes Telefon. Fertig. Boom. Diese Stellungnahme wurde dann relativ schnell wieder entfernt. Man hat sich dafür entschuldigt, aber Fakt ist, Motorola sperrt die Handys doch ziemlich heftig. Also kein Vergleich wie zum Beispiel jetzt mit HTC, die probieren es einem wirklich schwer zu machen, den Bootloader zu verändern, beziehungsweise das Telefon dann zu routen. Und von daher, ja, man ist vielleicht ein guter Vorschlag gewesen. Ja. Nur so zur Anmerkung. Ja, das Ganze hat ja sicherlich auch Hintergründe. Ich gehe davon aus, dass er schlicht und einfach damit den Verkauf an Provider vereinfachen wollen. Weil der Provider sagt ja, das will ich nicht. Und Motorola macht dann halt eben zu und sagt, so, meins ist das sicherste, da kann nicht viel passieren, das kannst du nehmen. Ja, ja, klar. Also das wird der Hintergrund sein, kurz und schmerzlos gesagt. Ich glaube nicht, dass es darum geht, irgendwelche User nur zu verärgern. Ja, sicherlich nicht deswegen, aber das tun sie damit. Ja. Angry Birds Valentine kommt bald und trauen wir das da raten, wann das kommt? Ja, wann kommt's denn? Keine Ahnung. Ende nächsten Monat? Ja, zum Valentinstag? Wahrscheinlich im März, ne? Ja, 14. Februar soll's kommen. Genau. Wer hätte das gedacht, ne? Aber man hat ja vorher noch gar nicht genau gewusst, dass überhaupt ein Angry Birds Valentine kommt. Ich habe einen Schreibfehler drin, das muss ich noch verbessern. Ah. Nee, aber freue mich schon drauf, weil ich bin so ein kleiner Angry Birds Fan. Mhm. Und ja, mal wieder was Neues. Hoffentlich nicht zu schwer. Mhm. Weil manche Levels, die sind ja richtig grausam schwer. Ich glaube, ich würd momentan gar nicht zu Angry Birds kommen. Ich spiele momentan anderes, aber dazu komme ich dann später noch bei der App der Woche. Oh, da habe ich auch was ganz Nettes. Ja. Da lasst euch auch mal überraschen. Ja. Ganz simpel, aber ich sag euch, 3 Stunden. Okay. Mehr sag ich nicht. Sony Reader, die App ist jetzt auch für Android erhältlich. Also noch eine E-Book-Reader-App. Man kann damit halt auch die, ich glaube, man kann direkt im Sony Store einkaufen, kann DRM-geschützte Bücher damit angucken. Ich weiß nicht, ob man von anderen Bookstores hier jetzt noch diese Sachen importieren kann, die EPUBs. Das ja, bin ich noch nicht dazu gekommen, auszuprobieren. Mhm. Aber auf jeden Fall gibt's die jetzt. Sieht ganz schön aus. Und ja, vielversprechend. Also ich meine, kann nicht genug Reader geben. Jetzt hat Kindle seinen drauf. Der Aldico, der hat in letzter Zeit zwar ein bisschen Kritik abbekommen, aber der kann jetzt mittlerweile auch Adobe DRM, wenn man... Ist das dein Favorit im Moment, der Aldico, oder? Ehrlich gesagt, momentan ist der Kobo Book Reader mein Favorit. Wobei ich halt sehr, sehr schade finde, dass das Importieren von anderen DRM-Titeln da so extrem doof gemacht ist. Ja, bis hin zu geht nicht. Naja, also ich habe vor, heute den Aldico einfach mal meine ID mal freizuschalten drauf. Mhm. Und ein, zwei Titel von meinem E-Book-Reader einfach mal rüber zu schaufeln, ja. um zu gucken, wie es da aussieht und wie man damit lesen kann. Jo. Updates gibt's übrigens. Jetzt wirst du wahrscheinlich wieder die Krise kriegen. Also das Nexus One kriegt ein Update auf 2.2.2 und das Nexus S kriegt ein Update auf 2.3.2. Und der Hintergrund ist der SMS-Bug. Ja, der angebliche SMS-Bug. Ich denke, die haben ein bisschen was über mit der GUI verändert, dass die Leute das jetzt raffen, wo sie drücken müssen, damit die SMS auch an die richtige Person geschickt wird. Ja, das ist halt. Weil ich konnte den auch nicht nachvollziehen, diesen angeblichen Bug. Ja, ich auch nicht. Überhaupt nicht. Ich habe hab mir sogar extra eine SMS geschickt mit einer E-Mail-Adresse als Sender, so wie es geheißen hat, wenn man die bekommt, dann können die Probleme auftreten. Habe alles mit probiert, also es geht nicht. Also vielleicht bin ich bin zu geekmäßig, weißt du? Das ist, ich schaffe das nicht, den Fehler zu finden, weil das für mich vielleicht normal ist, so wie ich das Teil bediene, ich weiß nicht. Ist das Nexus S eigentlich immer noch das Gerät deiner Träume oder hast du inzwischen schon was Neues im Visier? Ja, nein, das Nexus S immer noch. Immer noch, okay. Genau. Ich hoffe, dass es noch bis Februar jetzt bleibt. Schon kriege ich nie ein neues Handy. Nein, das Nexus S wird jetzt gekauft, fertig. Und wenn im Jahr ein anderes rauskommt, wo ich finde, ist besser, wird das gekauft, fertig. Und dann werde ich das noch kaufen, das noch kaufen. Ja. Vielleicht hol ich mir auch noch. Da kannst du morgens dann zwischen 10 Geräten wählen und überlegen, welches nehme ich denn heute? Ja, so soll es sein, genau. Aber 10 wären ein bisschen zu wenig. Vielleicht hol ich mir auch noch ein Notion Ink Atom. Oh, Notion Ink Atom, ja, das ist ein vielversprechendes Thema. Aha. Man glaubt es, man hat es ja nicht geglaubt, dass der Notion Ink überhaupt kommt. Ja. Du hast ja auch selbst gesagt, das Ganze könnte ein Fake sein. Ja. Das Ganze ist ein Witz. Und wie kann denn eine Firma in der Größenordnung überhaupt sowas in den Mengen und vor allen Dingen zu diesem Preis ausliefern? Ja, genau. Und siehe da, sie sind tatsächlich in der Massenproduktion. Da gibt es auch Bilder dazu, die wir verlinkt haben. Mhm. Und die wollen alle vorbestellten Geräte, und das sind einige, wollen die bis Ende Februar beliefert haben. Es war ja klar, dass man da misstrauisch wird, weil das wurde schon mehrmals verschoben. Ja. Dann wurde es angekündigt für November, dann hat es wieder nicht richtig geklappt, dann wurde es Dezember bis so Testgeräte ausgeliefert wurden, dann mehrere tümpelten dann so ein paar hin bei einigen Leuten, ja. Und da gab es natürlich schon die Befürchtung, dass das tatsächlich nichts wird damit. Ja. Aber die Bilder sind ziemlich beeindruckend, die jetzt Notion Ink veröffentlicht hat, mit einem Warenlager voller Tablets. Oh, da ist mir so richtig das Wasser im Mund zusammengelaufen, als ich diese Menge an Android-Tablets gesehen habe. Also es ist schon sehr vielversprechend. Es ist halt für die Leute, die jetzt schon ein paar Tage auf ihr Gerät schon warten. Viele haben ja schon im Dezember vorbestellt, und wenn die jetzt halt leider erst im Februar ihr Gerät bekommen, weil die Nachfrage so gigantisch ist, ist es natürlich ärgerlich und es dauert lange. Aber Respekt, dass so eine kleine Firma es tatsächlich packt, diese Mengen zu liefern, weil das ist, ich weiß nicht, eines der meist vorbestellten Geräte überhaupt im Moment. Ah ja. Also ich habe jetzt keine Zahlen davon, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er ziemlich beliebt ist. Ich wollte den ja auch mal unbedingt haben, nur das hat mir dann einfach zu lange gedauert. Und wie gesagt, vielleicht wird es mal irgendwann so später im Jahr, wenn der Preis nochmal ein bisschen gefallen ist, wobei der ist ja super günstig, muss man auch sagen. Ich möchte ihn erstmal in der Hand haben. Ich muss dieses Display überhaupt erstmal testen, weil ich habe es ja live noch nicht gesehen. Es gibt zwar Videos dazu, aber ja, ein Video ist nicht dasselbe. Ich muss es mal in der Hand haben. Ich möchte es mal ausprobieren und dann, dass ich mir ein Bild machen kann. Da bin ich mal gespannt, ob das bei uns irgendjemand ins Sortiment nimmt. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Weil das einfach so eine kleine, unbekannte Firma ist. Guck mal, Arcos ist schon jahrelang bekannt mit MP3-Playern, auch in den großen Elektronikmarketten. Und selbst die waren da extrem skeptisch, und die meisten Filialen weigern sich bis heute, die Arcos-Tablets ins Sortiment zu nehmen, ja, obwohl die schon Geschäftsbeziehungen mit dieser Firma haben. Und jetzt kommt da eine Firma aus Indien, wo die wahrscheinlich noch nicht mal was davon gehört haben, dass es sowas überhaupt gibt. Dann sagen die, das ist ein Tablet mit Android-Betriebssystem. Und dann sagen sie, ach so, Android, ja, das ist vielleicht interessant. Ja, aber was für Referenzen haben sie denn? Und jetzt sagen die, ja, wie, ja, hier, das ist unser Tablet, ja, und tschüss. Also, ich meine, es gibt ja sowas wie Marktagenten, die große Firmen und die Unternehmen losschicken, und die gucken schon ein bisschen näher. Ja, die pennen andauernd. Auch, was für ein Hype da momentan auch um dieses Notion Ink abläuft. Ja, das, denn die Agenten müsste ich mal aber sehen, wo bei unseren Elektronikmärkten auf Trends wirklich achten, wie du jetzt sagst, dann hätten wir schon längst gescheite Produkte in unseren Regalen, ja, die in anderen Ländern total schon in sind und hypen wie verrückt, ja, und bei uns nichts zu sehen ist davon. Also das kannst du vergessen, unsere Marktforscher, das sind Nieten, ja, das sag ich dir ganz einfach, die von den Elektronikkonzernen, das sind Nieten. Elektronikmarktketten, das sage ich dir. Ja. Also eins kann ich dir sagen, was definitiv wahrscheinlich nie kommen wird. Ein Android-Phone mit 3 Displays. Ich weiß nicht, ob du das schon verfolgen konntest. Ja, das ist genial. Ja, das ist sehr genial. Also es gibt ein Konzept-Phone, ja, mit 3 AMOLED-Screens, ja. Die so Flexible-Screens, die gebogen sind. Und man kann über alle drei Screens hinweg natürlich darstellen, was weiß ich, runterschieben, hochschieben, auf den Tisch stellen und zu zweit meinetwegen mit zocken oder sich zusammen was angucken, obwohl man gegenüber sitzt. Also ich find's super genial. Ja. Absolut. Und jetzt kommt der Oberhammer. Es sind drei Displays und das Ding hat auch noch eine Tastatur. Ja. Nur, was ich aus gar keinem Bild so richtig erkennen konnte, ist, wo ist diese gottverdammte Tastatur? Weil, ich meine, man kann es ausklappen wie so ein Dreieck. Ja. Und wenn man will, kann man es auch als Vase hinstellen und eine Blume reinstellen. Was übrigens in dem super tollen Video, welches da gezeigt wird, auch, so gezeigt wird, es kommt so rüber, also ganz toll. Und auch die Bilder, also die finde ich erstaunlich. Und ja, die Aussage, dass keiner sowas kaufen würde, die da die eine oder andere Webseite getroffen hat, halte ich für Quatsch. Ich finde das durchaus interessant. Also ich würde für das Ding ein Tausi abdrücken. Richtig. Sofort, auf der Stelle. Ja. Sofort. Ja, von wegen, wer braucht schon drei Displays? Ich kann mich erinnern, dass jemand mal gesagt hat, wer braucht einen 120 Megabyte Speicher? Ja, genau. Genau, 640 Kilobyte sind doch gut für jeden, ja? Ganz genau. Oder wer braucht einen TFT-Schirm? Also diese Aussagen haben wir schon so oft gehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es extremst interessant. Ja. Und ich würde mir vielleicht sogar sowas kaufen. Ja. Also ich würde es mir definitiv kaufen. Ich muss nur wissen, wann und wo ich das bekomme und dann kaufe ich mir das. Preis uninteressant. Ja, es ist so. Preis interessant. Das ist das absolute Hammerteil. Ja, drei AMOLED-Displays, wohlgemerkt. Und designmäßig ist einfach ein Traum. Was es die ist da, ein Designgerät, auf jeden Fall. Ja. Was die da gemacht haben, ist einfach sehr, sehr schön anzusehen, auch funktionell. Und also ich schätze gern. Ich schätze gern. Ich meine, das Video hast du ja auch gesehen, sicherlich. Ja. Und die Frau hat das Gerät in der Hand und macht so klack und klappt das in diese Dreieckform aus und stellt es hin. Am besten mal das Video angucken. Guckt es euch an. Ja, weil das ist wieder schlecht zu erklären, aber das ist einfach faszinierend. Hoffentlich bleibt es kein Konzept, hoffentlich kommt das wirklich. Bitte, bitte, bitte, ich würde es auch befürworten und Was auf jeden Fall kommt, das ist schon bestätigt, ist Plants vs. Zombies und Packle für Android. Endlich! Ich weiß gar nicht, was bei PopCap so lange gedauert hat, ja, bis dann endlich jetzt dieses Packle auf Android rauskommt. Ich weiß nicht, es scheinen auch nicht gerade die eifrigsten Android-Fans dort zu sein bei PopCap. Bejeweled haben sie ja rausgebracht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es nicht so gut angekommen, weil schon im Android-Market schon 100 andere Bejeweled-Versionen drin waren, so mit allen möglichen Namen. Ja, vielleicht war das dann für die Leute zu blöd dafür, dann Geld auszugeben, wenn schon 100 andere kostenlose Bejeweled-Clones drin waren. Ich weiß es nicht. Die waren teilweise sogar noch besser auch. Ja. Aber Packle ist interessant. Ich habe das auf dem PC heimlich gespielt, ja. So heimlich die Windows-Partition gebootet früher, ja. Wenn mich niemand sieht, und Rollläden runtergemacht, schnell Windows gebootet und dann Packle gespielt, ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht, ich habe es jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt, das ist schon uralt eigentlich, das Spiel. Ich weiß gar nicht, ob mir es jetzt vielleicht noch Spaß machen wird, aber ich bin trotzdem mal guter Dinge. Packle für Android, ich gucke es mir auf jeden Fall an, sobald es rauskommt. Soll wohl jetzt im, ich glaube Ende Februar hat es geheißen. Aber im Artikel steht es drin, den wir verlinkt haben. Also ich bin gespannt. Plants vs. Zombies hat mir überhaupt nichts gesagt, scheint aber auch ein beliebtes Spiel zu sein, weil das wurde fast öfters erwähnt als Packle. Und Packle ist ja schon beliebt. Aber naja, okay, gut. Was soll's. Übrigens, du könntest recht haben, dass Google hier ein bisschen restriktiver jetzt ist bei den Applikationen, bei den Apps im Market. Der App-Schwund, den ich das letzte Mal erwähnt habe. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt damit zusammenhängt, aber die scheinen da ein bisschen genauer zu gucken. Ja, du hast ja gesagt, vielleicht schmeißen die jetzt endlich mal alles raus da. Ja, und da habe ich protestiert und habe gesagt, das ist nicht gut. Und siehe da, es ist nicht gut. Was ist passiert? Google hat das Kongregate Arcade verbannt aus dem Market. Was für eine, mit welcher Begründung? Gibt es da eine Begründung dazu? Ja, oder? Es verstößt gegen die Guidelines, gegen die Richtlinien bei, im Market, denn das ist eine Applikation, deren Hauptziel es ist, andere Applikationen herunterzuladen. Ja? Also quasi ein Store im Store. Und das verbietet Google in den Richtlinien. Ja? Okay. Gut, man kann's vertreten, sag, okay, wenn man jetzt eine App runterlädt, die wieder andere Apps lädt, dann weiß man im Prinzip gar nicht, was man gemacht hat, weil die könnten das ja auch automatisch im Hintergrund machen. Mhm. Und dann zieht das ziemlich übel aus. Nee, ich glaube, darum geht's nicht. Ich meine, Google hat ja bei jeder App, die du installierst, steht ja da, diese App tut das und das und das und das. Ja, genau, richtig. Wenn ich aber jetzt eine App habe, die selbst Applikationen bereitstellt, auch das, dann stimmt diese Angabe ja eventuell gar nicht mehr. Genau, auch das. Das ist das Richtige. Auf jeden Fall hat Google dann eben gesagt, nein, das machen wir nicht. Und ich weiß nicht, vielleicht war es auch ein Missverständnis. Die Leute bei Kongregate arbeiten da jetzt mit Google zusammen, um eine Lösung zu finden, ja, wie sie das machen können. Aber ja, was habe ich gemacht? Ich habe mir die Concrete App gleich heruntergeladen, und zwar von der Webseite. Denn das ist gut an Android. Google kann verbieten, was sie wollen. Ja, es spielt keine Rolle. Man kann die Applikation ja auch ohne Market installieren. Und man muss nur auf diese Seite gehen. Ich habe das alles verlinkt hier. Und dann kann man diese App herunterladen. Das ist eine APK-Datei, und die installiert sich dann und zack. Aber erst ab Version 2.2, wohl bemerkt, ne? Android 2.2 Froyo sollte vorhanden sein, richtig? Ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen, was man dazu steht braucht. Steht hier auf der Seite. Dann wird es stimmen, wenn das da steht. Fragt der Mensch. Ja. Wie gesagt, ich habe das jetzt gar nicht genau gesehen mit diesem 2.2 als Voraussetzung, aber ich kann mir vorstellen, auf jeden Fall, dass es so ist, denn, oder es ist halt so, ja, weil nämlich die, man braucht Flash dazu. Das sind modifizierte Flash-Games, ja, für Mobile-Phones. Schön gemacht, wirklich. Da haben die Leute von Kongregate da auch drauf geachtet, dass die auch richtig funktionieren. Und die gefallen mir wirklich sehr gut. Ich habe ein paar richtige Hammerteile schon gefunden, Spiele, die werden mich einige Stunden beschäftigen. Definitiv. Die nutzen sogar teilweise den Bewegungssensor aus, ja, dass man zum Beispiel, da gibt es so ein Spiel, wo man Teile irgendwie aneinander reihen muss, richtig, und die dreht man, indem man das Handy auch dreht, ja, also die, das sind nicht einfach nur Flash-Games, die jetzt für den PC gedacht sind und dann hier aufs Android geknallt werden und dann weiß man nicht, wie man das steuern soll, weil es eben keine Maus und keine Tastatur gibt, ja, sondern das ist wirklich richtig für mobile Handys gemacht und auch gut an Android angepasst. Wirklich toll gemacht. Also ich kann es nur jedem empfehlen, Kongregate herunterzuladen, auch von der Seite, und dann eben hunderte von kostenlosen Flash-Games dort zu nutzen, die speziell für Android und für mobile Geräte angepasst wurden. Sehr, sehr schön. Also ich habe jetzt so bei meinem Arcos mit dem Flash Player 10.1 ein bisschen das Problem, dass manche Sachen, Flash-Sachen einfach nicht laufen damit. Mhm. Ich werde es mal runterladen und werde mal dieses Kongregate mal testen. Und ja, bin mal gespannt, weil es klingt auf jeden Fall so, als ob man da einige Zeit mit verbringen kann. Also auf jeden Fall guckt ihr mal G-Switch an. G-Switch, das steht für Gravity Switch. Das ist vielleicht mal ein geniales Spiel, aber ziemlich schwer. Ja, also richtig, richtig schwer. Ja, auch eine Liste direkt gibt's hier wohl nicht auf der Seite, also man muss wohl... Ja, in der App, die ist übrigens sehr, sehr übersichtlich, also da könnte sich Google mal den Market abschauen. Also einen besseren Market habe ich noch nie gesehen. Wirklich toll. Fehlen nur... Eigentlich, was mich ärgert dort, ist, dass es keine vernünftigen Screenshots zu sehen gibt, bevor man die installiert, die Software. Reicht das Runterladen installieren oder muss man auch Member sein? Nein, man muss kein Member sein. Man kann sich dort anmelden, Dann kann man die Games auch raten und Kommentare dazu abgeben. Ja, wenn einem das egal ist und man der Community nicht helfen will, dann braucht man sich nicht anzumelden. Ja. Aber das geht auch so. Man kann sich alles herunterladen. Beziehungsweise, und das ist auch noch was Interessantes, manche Spiele kann man sich herunterladen und somit auch offline benutzen. Und manche Spiele lassen sich nur online spielen. Das hat wohl mit dem Anbieter dann von den Spielen zu tun, ob der das will oder nicht. So. Ja. Also interessant. Oh, was haben wir noch? Elvendor, der neue Superheld. Auch das ein Link zu Videos, die möchte ich jetzt nicht lang und breit erklären. Es handelt sich um einen Firmenchef, der oder ein Abteilungsleiter, besser gesagt, der möchte sich nur einen Snack holen an einen Automat und der Snack kommt nicht raus, der kriegt einen Wutanfall und dann fällt der Automat auf ihn drauf. Aber es ist nicht besonders schlimm, weil er hat ja sein Nexus S dabei. Und was dann alles passiert und so und wie sich die Geschichte weiterentwickelt, das ist eine Serie von momentan 5 Videos, da gibt's bestimmt noch mehr. Und der wird dann irgendwann, weil er so lange unter diesem Ding liegt, wird er dann irgendwann zu Elvendor. Ja, und dann, Vending Machine, ne? Und dann ist es wirklich lustig. Also okay. die Serie, schaut euch die Serie einfach mal an. Ich musste aufs Klo rennen, ja. So gelacht habe ich. Ja, diese Videos, die kommen momentan am Fließband. Ist aber schön. Das ist okay. Ja, erst vor kurzem das Galaxy-Video. Mhm. Und ja, und jetzt geht's hier fröhlich weiter. Ja, klasse. Mhm. Ich gucke die Dinger ganz gern. Also ja. Ich werde mir auch das Video, welches du vorhin empfohlen hast, werde ich mir auch noch einmal angucken. Ja. Das, wie heißt es? Always There. Always There, genau. Mhm. Ja, und bin mal gespannt. Aber zum Nexus S habe ich noch was zu sagen. Ja. Und zwar, es gibt ja diese Benchmarks, über die man natürlich auch streiten kann, keine Frage, aber man kann trotzdem schon Nominalwerte rauslesen. Und jemand hat sich den Spaß gemacht, das LG Optimus Speed und das Google Nexus S einfach mal miteinander zu vergleichen. Mhm. Und siehe da, das LG Speed hat das Nexus S geschlagen und nicht wenig. Mhm. Ja. Was das jetzt zu sagen hat, wissen die Götter, weil wir wissen ja, diese Speed-Tests decken nicht immer alles ab und insofern können die Daten ein bisschen verfälschen, aber dennoch kann man so ein bisschen als Richtlinie nehmen. Hm. Ja gut, ich meine, das Nexus S basiert ja auf dem Samsung Galaxy S, von daher haut mich das jetzt nicht aus den Socken, dass es so ist. Warum denn? Es gibt bestimmt noch einige Handys, die schneller sind, rein von dem Benchmark her, müsste eigentlich auch das Desire HD schneller sein. Ja, zumindest etwas. Der Grafikchip ist halt recht gut im Nexus S. Ich weiß nicht, was LG da verwendet. Und weil man sieht jetzt hier, ich gucke mir gerade die Bilder an. Ja. Mhm. Zum Beispiel ist die CPU. Moment. Die CPU ist halt jetzt zum Beispiel deutlich schneller bei dem LG Speed. Ja. Während die Grafikleistung 3D-Bereich schon nicht ganz so ausgeprägt ist. Ja? Mhm. Und bei der 2D-Grafik scheint sogar das Nexus S etwas schneller zu sein als das LG Speed. Man dürfen aber nicht vergessen, dass LG ja eine, in Anführungszeichen Low-Cost-Schiene ist. Nee, Low-Cost ist der falsche Ausdruck. Aber LG ist halt eine Firma, die, sag ich mal, sich in einem günstigen Preissegment bewegt. Momentan mit den Handys, ja. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Insofern ist es schon überraschend, dass dieses Gerät so leistungsfähig ist. Gut, das habe ich ja schon in der letzten Sendung gesagt, dass da LG momentan was auf den Markt bringt. Ja, das Black ist auch interessant, das LG Black. Ja, und so weiter und so weiter. Also LG hat nicht nur Low-End-Telefone, sondern die haben jetzt auch richtige Hightech-Apparate drin. Ja, zumindest kommen die demnächst. Ja. Bei uns weiß ich nicht, vielleicht, wahrscheinlich, keine Ahnung. LG hat sehr starke Unterschiede regional, welches Handy wo zu bekommen ist. Also zum Beispiel gibt es in den USA einige Handys nicht, die es bei uns gibt von LG. Und ich denke, das wird umgekehrt sicherlich auch so sein. Also mal sehen, ob wir das LG Speed bekommen. Ja. Abwarten, ja, da hast du recht. Mhm. Das weiß man natürlich überhaupt nicht. Dann müssen wir natürlich auch gucken, die Benchmarks, ob die jetzt schon angepasst sind, zum Beispiel auf das Gingerbread. Ja? Das weiß ich noch gar nicht und das, ich glaube nicht, dass das schon der Fall ist. Ja, ich sag ja, diese Leistungstests sind nicht unbedingt das Nonplusultra, aber so ein bisschen sagen die schon was aus. Also es kommt drauf an, wenn das nicht angepasst ist, ja, dann kann das bei einer angepassten Version ganz, ganz anders aussehen. Ja? Das war schon mal der Fall. Bei einem neuen Gerät, ich glaube das PSP-Phone war es, ja, und da wurden auch erbärmliche Benchmarks getestet, die eigentlich gar nicht sein können, aber das war halt eben, weil es an diese Prozessorarchitektur noch nicht angepasst ist, also diese Benchmark-Programme müssen auch angepasst werden, was mich natürlich auch immer wieder nervös macht, weil was ist, wenn die an einen Prozessor oder eine GPU-Kombination besser angepasst sind als an eine andere, dann ist der ja im Vorteil, obwohl der nicht mehr Leistung bringt. Also das ist schon ein bisschen komisch. Ich denke, man muss es dann mit mehreren Benchmark-Programmen probieren und warten, bis Gingerbread angepasst ist und ja, dann geht's vielleicht. Ja. Gut, was noch? Also ich wäre eigentlich mit dem, was ich habe, durch. Du hast, glaube ich, noch ein bisschen was, ne? Samsung und die Updates. Ja, vielleicht noch ganz kurz dazu was. Samsung hat Probleme in den USA mit Updates. Ja, hatten schon gesagt, dass da jemand offenbar Samsung verklagt hat deswegen. Samsung und den Netzbetreiber T-Mobile in den USA. Aber bis jetzt ist noch nichts offiziell, noch kein offizielles Papier durchgesickert. Von daher ist noch die Frage, ob das wirklich, ob da wirklich eine Anzeige ergangen ist oder nicht. Aber nichtsdestotrotz, die Leute sind stinkesauer in den USA, weil die eben auf ihren verschiedenen Galaxy S-Geräten, gibt es da ja, ich glaube, 4 oder 5 verschiedene Modelle. Ja, ist alles gleiche, bloß für verschiedene Netzanbieter. Und ja, für das von T-Mobile gibt es halt einfach kein Update. Und alle Welt tut sich jetzt halt in Spekulationen ergießen. Was denn jetzt? Spekulatius! Ja, was denn jetzt eben schuld daran ist. Ja, und da kamen riesige, ganz wilde Gerüchte darüber auf. Einmal Samsung verlangt Geld in den USA von den Netzbetreibern, damit die ihr Telefon updaten dürfen over the air. Ja, OTA-Updates, also das war ein Gerücht, ob da was dran ist, wissen wir nicht, Samsung hat es dementiert. Dann kamen noch andere wilde Spekulationen, dass die zum Beispiel den Verkauf von dem neuen Gerät forcieren wollen und deswegen für das alte Gerät eben kein Update bringen, damit eben die Leute eher das neue Handy kaufen, statt mit dem alten Update, mit dem alten Handy und dem Update zufrieden zu sein. Auch das ist ein, naja, eher halt fraglich, ob das wirklich da der Fall war. Nein, ich glaube ganz einfach, dass es die nicht gebacken kriegen. Ja, es tut mir furchtbar leid, das zu sagen, aber die kriegen es nicht gebacken. Ja, die müssen da mehr investieren. Ich weiß, die Firmen denken, geil, Android, ja, kostenlos, brauchen wir keine Lizenzen zu bezahlen, höchstens so ein bisschen was an Google, ja, wegen Google Maps und dann ist das vorbei und oh, das ist ja Schlaraffenland, toll. Dann hauen wir das raus. Ja, und dann haben die ganz vergessen, dass die das System auch warten müssen. Da gibt's Updates alle paar Monate, ja. Da gibt's Bugfixes, da muss dann eben die Updates rausgehauen werden, da muss entwickelt werden und dann müssen die Firmen, die eben ihren Kram, ihren zusätzlichen auf das Betriebssystem draufknallen, ja, diese Apps, die eben fest mit drin sind, ja, manche sagen Crapware dazu, ja. Die müssen halt alles, das muss alles angepasst werden. Ihre eigene Oberfläche muss angepasst werden, wenn eine neue Version rauskommt und. Und die Firmen haben total vergessen, dass sie das eben noch machen müssen. Dann, ich weiß nicht, wie groß die Android-Abteilung ist bei den verschiedenen Firmen, aber offenbar nicht groß genug. Weil es ist nicht tragbar, dass es so lange dauert für ein Update. Ja, es geht einfach nicht. Egal wie. Ja, aber das geht nicht. Ja, und wenn die dann 100 Leute mehr einstellen müssen, dann müssen sie eben 100 mehr Leute einstellen und sonst Handy 50 Euro teurer machen, aber dann kriegen wir das Update. Mein Können tun sie das schon, bloß die Kunden werden sich beim nächsten Mal zweimal überlegen, ob die das mitmachen wollen oder nicht. Ja, genau. In den USA werden schon große Sachen hinaus posaunt, ja, von wegen keine Handys mehr von der und der Marke zu kaufen, die wo eben mit Update so lang hinten dran herhängen. Ich kann natürlich die Frustration verstehen. Aber gut, ich meine, in dem Fall ein Boykott ist natürlich sinnlos. ja. Ja, aber man muss schon Druck machen, den Firmen, dass die das mal raffen, dass Android halt nicht ein kostenloses System ist, wo die sich bedienen können, wie sie Bock haben, sondern das kostet halt auch schon was mit Entwicklung, Wartung und so weiter für diese Systeme. Und das müssen die endlich mal einsehen und dann entsprechende Konsequenzen ziehen. Wie gesagt, 50 Euro teurer pro Handy, dann hätten die ein paar Millionen Euro mehr bekommen. Und damit hätten sie dann vielleicht können die Mitarbeiter bezahlen, die sie mehr brauchen, für eben das zeitnah reinzubringen. Und verdammt nochmal, es ist mir so egal, ob die 200 Leute dann Tag und Nacht coden müssen, damit ich das Update in einer Woche bekomme, statt in einem halben Jahr. Ja, das ist mir vollkommen wurscht, sorry, das ist bei mir Kundenservice. Und ja, fertig. Ich kenne genug Programmierer, die arbeiten wollen. Ja. So ist es nicht, ja. Ja, absolut. Ja. Absolut. Nein, also ich bin da absolut deiner Meinung. Wenn man heutzutage im Zeitalter der Nerds und Geeks naja. Geräte auf den Markt bringt, die mit Betriebssystemen arbeiten, dann muss man auch ein bisschen was im Hintergrund machen. Ja. Ich meine, es ist alles schön, dass sie jetzt einen neuen Markt gefunden haben, wo sie wieder Geld verdienen, aber diesen Markt müssen sie auch pflegen. Ja, so sieht's und aus. Ohne Pflege war es die längste Zeit ein Markt. Mhm. Ja, und dann weitere Gerüchte besagen immerhin, und da habe ich einen guten Link bekommen von @notchestTwitter, ja, ist verlinkt, über Twitter kam der rein, und zwar gibt es Gerüchte, dass es Android 2.3, also Gingerbread für Galaxy S und das Galaxy Tab, warum was? Im zweiten Quartal 2011 geben soll. Ich hoffe, dass die Gerüchte nicht stimmen. Okay. Ja, ich möchte es gerne im ersten Quartal 2011 haben fürs Tab. Mhm. Definitiv. Und gut, mit dem Samsung Galaxy S, die Leute wollen das sicherlich auch haben, aber die haben jetzt gerade mal 2.2 bekommen vor kurzem in Deutschland. Ja. Und tja, mal sehen. Also, ich bin mal gespannt, ob die jetzt beim Tab und beim S für das 2.3 auch wirklich so lange brauchen. Weil, ich meine, das Quartal 2011, das kann bis Juni sein, ja, dann kommt schon Ice Cream Sandwich. Mhm. Also definitiv, im Juni kommt schon die nächste Version von Android. Also, ne, so geht das nicht. Aber, naja. Ich glaube, mein nächstes Gerät wird auch ein offizielles sein, weil diesen Spaß mit den einzelnen Providern und den Herstellern mit ihrem eigenen Quatsch und ich weiß nicht, ob ich das auf Dauer mitmachen will. Mhm. Ich will auch immer das gucken, dass ich immer so schnell wie möglich die neuesten Versionen draufkriege, und das ist halbwegs gewährleistet mit den Original Google Geräten. Genau, Google Nexus One beziehungsweise jetzt eben das Nexus S. Ganz genau. So, Apps der Woche. Ich habe gleich zwei. Macht nichts, ich habe eine ganz kurze, aber vielleicht sollte ich mit der anfangen. Ja, mach weil doch. Weil es ist wirklich was ganz, ganz Kurzes. Mach doch, aber die aus dem Kühlschrank. Was ganz Leckeres, aber mit Suchtfaktor. Und zwar ist es, ich weiß nicht, es ist weder App noch Spiel, es ist einfach nur ein Gimmick. Ein kleines Späßchen für zwischendurch, und zwar eine Plasmalampe. Die auf die Berührung reagiert. Das sieht super geil aus und ganz ehrlich, nicht gelogen. Ich habe zusammengerechnet bestimmt schon 2 Stunden damit rumgespielt. Es macht einfach, es ist simpel, es ist Pillepalle, ja. Aber so abends vom Fernseher, wenn der Raum so richtig dunkel ist, macht man das an und dann. Da wird man auch gefragt, so, hast du einen an der Backe? Ah ja, ich sehe hier gerade das Plasma-Lamp. Es ist wirklich gut gemacht. Probiert es einfach mal aus. Das ist so. Klasse, es funktioniert. Auch mit 2 Fingern kein Thema. 3 geht leider nicht. Okay. Aber zwei packt er dann schon. Und interessant ist, wenn man die beiden Finger bewegt, was der dann alles so macht. Also es ist schon ein klein bisschen Physik mit dem Spiel. Also das ist, damit man das nicht verwechselt, das ist nicht so eine Lavalampe. Plasmalampe, genau. Das ist, wo man bei die Goonies zum Beispiel sieht, die wo die da oben mit rumspielen, als die da auf dem Dachboden sind, ja. Ich meine, das wird jetzt wahrscheinlich allen Leuten was sagen, ja. Also fantastisch. Ich habe es mal gerade mal angeguckt auf dem Market. Also es sieht wirklich schön aus, aber es ist schon interessant, ja, wie du deine, mit was du deine Zeit verbringst, ja. Es hat einen ganz, ganz großen Nachteil. Ja? Es ist 8,6 MB groß. Autsch! Aua. Also es ist nichts, was man dauerhaft auflässt. Dann wirst du es auf dem Tablet haben bei dir, ne? Ich hab's auf dem Tablet im Moment, ja. Aber ganz ehrlich, ich aufgrund der Größe werde ich es mit Sicherheit auch wieder runter machen. Aber es ist eine nette Spielerei und ich glaube, wenn man so alle möglichen Kombinationen ausprobiert hat, was für Blitze er so schlagen kann, und dann wird man eben auch irgendwann die Lust verlieren. Aber ich fand's super witzig, obwohl es so simpel ist. Und es ist richtig gut gemacht. Aber eins muss man dazu sagen, es ist, der Programmierer war schlau. Ich habe bei vielen Programmen erlebt, die so der Art gemacht sind, beim Arcos, ich muss jetzt gerade mal umgreifen, beim Arcos werden die Symbole für Home und Zurück und so weiter eingeblendet auf dem Display. Und ich habe nicht selten das Problem, dass dadurch die der Sensor so verschoben ist, dass ich vorher oder nachher drücken muss, dass es akzeptiert wird. Okay, okay. Ja, weil genau diese Größe dieser Leiste nicht mitberechnet wurde. Ah, okay. Das haben die aber gemacht. Das passt genau. Ah, okay. Gut. Ich habe auch so ein Air-Hockey-Spiel jetzt probiert. Das hat genervt, weil ich habe ganz woanders hin drücken müssen. das war doof. Ja, das ist natürlich schön. Gut, ich habe auch zwei Stück. Ich fange mal mit der kürzeren an. Und zwar ist das eine Foto-App, wenn man so will. Und zwar nennt sich die Banker. Ja? Banker vielleicht auch. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so Verballhorn für Bunker. Banker, ja, der Fotobunker. Weil es wird optimal passen, ja, dafür. Weil im Englischen heißt es Bunker Banker, ne? Und dann eben hier, das ist eine chinesische Firma übrigens, die das anbietet, die Banker, ja. Und ich bin begeistert, ja. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach. Kurz, es ist so ein Foto-Webdienst, wie beispielsweise Instagram oder PicPLZ nennt sich das, glaube ich. Nur, dass das hier wirklich absolut simpel ist, schnell, die App ist sehr, sehr klein. Und man braucht nicht noch zum Beispiel dann seinen Platz zu verschwenden, wenn man einen Foto-Editor hat, ja, bereits auf dem Handy installiert, dann nochmal Platz zu verschwenden für noch einen anderen, obwohl der andere vielleicht besser ist sogar. Wenn man das also machen will, dass man die Bilder verändern will, kann man das natürlich machen über eine andere Applikation und von dort aus dann direkt an Banker schicken. Ansonsten, ja. Also die Send-to-Funktion bindet sich Banker ein. Ja, genau, richtig. Ah, ja. Okay. Also das heißt, man startet Banker im Prinzip, macht ein Foto, dann verschickt man das, ja, und schon ist es weg. Also ich kann's ja mal hier machen, so vielleicht im Feed, dass man das mal sieht. Der Entwickler, da muss ich dazu sagen, die sind wirklich ganz krass drauf, die Jungs, ja. Also ich habe ein paar Probleme damit gehabt, dass zum Beispiel erst nichts gescaled hat, wie ihr jetzt seht. Scaled perfekt auf dem Galaxy Tab. Innerhalb von Stunden hat er das Problem gelöst gehabt. Dann hatte ich zum Beispiel nicht gut gefunden, dass man dass das so relativ ungenau war mit der Ortskennung manchmal. Hat er ein Icon reingemacht, dass man ihn sieht, sobald er einen guten Fix hat, GPS-Fix. Und man kann jetzt auch angeben, wenn man etwas also ohne Angabe von der Position verschicken soll. Also standardmäßig wird die Position immer verschickt. Ja, so, ich mache jetzt mal gerade ein Bild von mir. Oh, jetzt bin ich blind hier. Oh, Mist. So. Oh nein, das ist sehr unvorteilhaft. Das mache ich nicht, ja. So, ne? Ja, also, als Verbrecherfoto geht's noch durch, oder? Ja, nein. Das ist selbst für Verbrecherfoto zu schlimm, ja. Na gut, das ist jetzt total unscharf. Egal, was soll's. Ja. So, und jetzt hat man hier. Sieht euch mal das Bild an, das ist sehr schlimm. Also zunächst mal kann ich das drehen hier mit Flip. So, zack, und schon ist es richtig herum. Aber wenn es falsch rum aufgenommen wird. Unten kann man Location ein- ausschalten. So. Und jetzt schreibe ich da unten einen Text dazu rein. Wie ein kleiner Tweet ist das. Ja, also wie Tweets. Und schreibe dann mal at the live recording of and cast. So. Heidenei, war es ein langer Satz. Ja, ne? So, und dann upload. Und das war's. So, jetzt ist das jetzt, Moment. Uploading und fertig. Uploaded. Ihr seht, das ist schnell. Warum? Die Bilder werden komprimiert, wird also nicht die volle Auflösung übertragen, was auch nicht sinnvoll ist für so ein, sag ich mal, Foto-Tweet-Service in Anführungszeichen. Ja. Und genau das ist es nämlich, quasi Tweets als Bilder. Es ist voll integriert übrigens mit Twitter und Facebook und Google Buzz. Also diese drei kann man alle in Echtzeit updaten. Also sobald dieses Bild raus ist, ist es auch auf Twitter und auf Facebook und auf Google Buzz zu sehen. Fantastisch, super simpel, super schnell. Mein neuer Fotodienst, den ich nutze, für eben solche kurzen Snapshots zu schicken, und das mache ich ziemlich häufig. Ja, Banker, also wirklich gut. Ich bin dort auch ganz normal unter Rio, also banker.com/Rio zu kriegen. Du hast, glaube ich, Cashmo, gell? Ganz genau. Ja. Mo und der Wobei, Cashmo. Ich habe jetzt noch nicht so viel gemacht. Also ich habe mich bisher nur angemeldet, mal ein Testfoto gemacht, aber näher hatte ich jetzt noch keine Zeit. Ja. Wird sich die Pro eventuell ändern. Ja, genau. Weil Zeit braucht man nämlich dafür eigentlich nicht. Ja, einfach shoot and send und fertig. Ja, cool. Also ich finde es sehr, sehr genial. Gut, nächste App der Woche. Ich habe ja, wie gesagt, zwei. Game Dev Story. Das ist ein Spiel und man muss in die Rolle eines Softwareentwicklerstudios schlüpfen, der die Spiele produzieren. Und ich sag euch, Leute, das ist so genial. Ich verbringe hier die ganze Zeit damit, hier zu zocken momentan. Also wenn ihr nächste Woche nur ja, ein, zwei Themen drauf habt, die ihr am Uncast, ja, und wir nicht wissen, was wir reden wollen, dann liegt es daran, weil ich nämlich hier Game Dev Story spiele. Es ist unglaublich. Das ist, das sofort, als ich die App gestartet habe, kam ein Retro-Feeling auf. So, als ob, das ist wie eine C64-App. So richtig genial. Ja, wie so ein C64-Programm. Und auch die Spiele, die man entwickelt, ja, lassen einem so ein bisschen Spielraum dafür. Ja, man sieht die Spiele nicht wirklich, aber die Art, wie man sie entwickelt. Also, es gibt verschiedene Sachen, die man da machen kann. Beispielsweise das Genre kann man festlegen, um was es geht, das Thema. Und je mehr man spielt, desto mehr Themen und mehr Genres kriegt man zur Auswahl. Ja, das geht sogar bis hin zu einer Dating-Simulation, die man machen kann. Ja, und damit muss man dann eben erfolgreich sein auf dem Markt. Das kann man ein bisschen pushen mit Werbung, die man machen muss. Da kann man Werbung schalten in Zeitungen. Man kann auf Game-Conventions gehen. Wenn Game-Conventions sind, wird man gefragt, will man dort auftreten? Wenn ja, wie? Beispielsweise einfach nur so ohne spezielles Personal, dann steht dann so eine erbärmliche Pantomime dort, ja, und die Leute sind halt dann nur mäßig begeistert. Man kann aber auch für 2500 Flocken, ja, 2,5 Millionen Flocken, eine ganze Horde von Boost Babes anheuern, die Besucher dort richtig einheizen auf der Games Convention, ja, und die Leute, egal wie schlecht das Spiel ist, dann hell begeistert sind, ja. Und lauter solche Geschichten. wenn man ein Spiel fertig entwickelt hat, muss es erstmal an den Kritiker vorbei, die geben Wertungen und je nachdem, wie die das Spiel bewerten, ist es mehr oder minder erfolgreich, was wiederum ausgeglichen werden kann durch Werbung und so weiter. Also ihr seht, das, was alles so einfach klingt am Anfang, ist dann doch recht kompliziert. Zusätzlich gibt's neue Konsolen von Zeit zu Zeit, wie in echt, ja, gibt's neue Konsolen, alte werden eingestellt und man muss Lizenzen kaufen, für eben auf solchen Konsolen zu entwickeln. Auch so, wie es ist in echt, extrem teuer. Ja. Es hört sich alles so an wie Software-Tycoon, das kenne ich von früher. Ja, ich weiß nicht genau, Software-Tycoon habe ich nie gespielt, aber es ist definitiv etwas, was in die C64-Welt gepasst hätte, ja. Und es ist richtig schön, auch die Grafik mutet so ein bisschen an, die ist wirklich sehr schön liebevoll gemacht. Auch ist keine High-End-Grafik, aber sie ist wirklich super schön gemacht. Und es gibt auch viele Sachen, die man beachten muss bei den Entwicklern, dass die gut gelaunt sind, dass die gefördert werden mit Projekten, dass die trainiert werden und so weiter und so weiter. Also herrlich. Und manchmal lässt sich nicht umgehen, dass man einen feuern muss, ja, um eine Stelle mit einem besseren Mann zu besetzen, ja, oder Frau, ja, da gibt's natürlich auch, ja, es ist alles optimal. Wahnsinn. Also es ist echt schon sehr, sehr schön gemacht und es gibt dort genug Möglichkeiten. Aber zu den Konsolen nochmal, also wenn man zum Beispiel jetzt eine teure Lizenz gekauft hat für 2500 oder 2,5 Millionen Ocken, ja, dann kann es sein, dass die halt, oder das, es ist so, dass die eben nur begrenzte Zeit auf dem Markt ist und irgendwann verschwindet die wieder und dann muss man rechtzeitig auf ein anderes System satteln, schon kann man keine Spiele mehr entwickeln. Ja. Also man muss das alles genau sehen. Am besten hat man natürlich immer mehrere Pferde im Stall, so dass man dann immer wieder switchen kann. Und also allein schon diese Andeutung auf diese echten Konsolen, ja, wenn Indentro, ja, wieder eine neue Konsole entwickelt, die zum Beispiel, was weiß ich, Indentro. Ja, Indentro. Okay. Tut dann die Super Ines entwickeln, ja, oder sowas. Oder okay. Die Supra Ines, ja. Lauter solche Geschichten. Oder die, oder Sony, ja, Sony, ja, tut auf einmal eine PlaySim veröffentlichen oder sowas, ja. Ist der Hammer. Und die Lizenzen, also, boah, da muss man richtig gut entwickeln, dass man sich die Lizenzen leisten kann. Sehr schön. Also ich könnte jetzt noch stundenlang weiter reden über das Game, aber wir sind schon bei einer Stunde und 20 und das heißt, wir sind am Ende. Wir müssen zu Ende gehen, wobei ich denke mal, unsere Big Story, die wir hier bequatscht haben, halt eben der Wechsel bei Google, dass das den Leuten doch gefallen hat und dass da Interesse da war, denke ja, ich. Denke ich. Wenn auch nicht, mailen. Ja, genau. Und da sind wir beim Punkt. Also nochmal, damit ihr auch mit uns in Kontakt treten könnt. Wir sind erreichbar über uncast@thenetcasts.com per E-Mail oder bei uncast@thenetcasts.com, ja, per E-Mail, uncast.thenetcasts.com über Internet und da könnt Casts, auch, Casts, ja, Casts, genau, über jetzt Internet. Halt. Über Internet, da könnt ihr auch schöne Kommentare zu unseren Episoden ablegen. Ja, genau, Blogs kann man auch Kommentare schreiben, genau. Wir sind erreichbar @AndroidCast bei Twitter oder Uncast Facebook-Seite über Facebook. Und ich denke, das sind noch genug Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns immer, wenn wir was von euch hören und wenn ihr gerne mal ein Thema hättet, das wir besprechen sollen, auseinandernehmen und ja, so, dann schreibt uns das und wir werden es dann wahrscheinlich auch machen, wenn es geeignet ist, ja, wir müssen natürlich immer gucken, wir können keine Porno-Movies hier besprechen. Das muss was mit Uncast zu tun haben, mit Android zu tun haben, ist klar. Ja, vielleicht nennen wir es dann nicht mehr Uncast, sondern Decast. Ja, okay, also, das war's. Ich sag dann tschüssi. Ciao. And voice, rule that world.